verliert. Und trotzdem sind wir noch die Alten. Unsere Brüste können Felsen spalten. Ja, wir sind so was mit auf. Wir sind die Welt als Tanzung. Zweimal wegen uns schlägt ein. Da nehmen wir niemals rein. Ja, wir sind so was mit auf. Wir sind die Welt als Tanzung. Zweimal wegen uns schlägt ein. Da nehmen wir niemals rein. Wir sind so nach Spillau, wir sind die